Ich habe vorhin meinen politischen Ziehvater, den katholischen Dekan Johannes Fink, zitiert. Der hat mir, dem 17-Jährigen damals, gesagt, das Allerwichtigste in der Politik ist, die Kasse muss stimmen. Ich fühl mich wohl. Schadling wird im See versenkt. Mein Leitziger wird aufgehängt. Steuers aus vom Feuerentfach. Mann, was haben wir gelacht? Beides Auto wird weggesprengt. Jeder gleich an der Außendeck. Dr. Frey ist auch dabei. Sein Kopf geht jetzt ein Rugby ein. Aus Österreichs Heide läuft das Blut. Ihr Radwepper war wohl doch zu gut. Politiker von Großenheit reift das Spiel. Viele Tote sind das Ziel. Tanz mit uns den Politiker tot. Die Sonne geht auf, es geht uns gut. Seht in den Stirn, durch das Fahnennebel. Seht auf, der Kanzler ist tot. Es geht uns gut, auch andere sterben, das macht uns Mut. Attentat auf Helmut Kohl, das macht Spaß, ich fühl mich wohl. Schabing wird im See versenkt und Einziger wird aufgehängt. Steuersaus vom Feuerentfach, Mann, was haben wir gelacht? Beides Auto wird weggesprengt, jeder gleich ein Herr auf dem Deck. Es regnet den Schirm und das Sagelnebel. Seht auf, der Kanzler ist tot, es geht uns gut. Auch andere sterben, das macht uns Mut.